Mein Name ist Ricky und ihr hört Electric Kingdom. Heute zum Thema Brock Lesnar und seine Rückkehr in die UFC. Ich will auch noch ein bisschen über den Skandal um Ariel Helwani sprechen. Auch dazu habe ich eine Meinung, die ich gerne kundtun möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich den ein oder anderen Traurigen vertrösten. Ihr werdet es bemerkt haben, heute erschien erneut keine WhatsApp-Ausgabe. Das tut mir natürlich auch im Herzen weh, aber für so eine WhatsApp-Ausgabe brauche ich natürlich den Chris. Der hat momentan keine Zeit, da er mit der Modifizierung seines Eigenheims so ein bisschen beschäftigt ist. Und mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Irgendwann ist so ein Eigenheim dann auch mal völlig umgekrempelt und auf den Kopf gestellt. Und ich denke mal, spätestens dann kann er auch hier wieder teilnehmen an Non-PG-Produktionen. Also heute, wie gesagt, bei Electric Kingdom, um das vielleicht auch nochmal kurz zu erklären, soll es um die UFC gehen. Ich wollte eigentlich erklären, um was es grundsätzlich bei Electric Kingdom geht. Das ist so ein bisschen meine Plattform, die ich nutze, wenn entweder mir der Gesprächspartner fehlt oder ich habe keinen Podcast, um darüber zu sprechen. Also einfach das, was mir so durch den Kopf geht, kann man sagen. Früher habe ich mir immer vorgenommen, nicht länger als 10 Minuten aufzunehmen. Ich hoffe, mir gelingt das heute. Deswegen möchte ich auch gar nicht lange drum rumschwafeln und gleich direkt in Medias Res gehen. Brock Lesnar, ja, ist zurück, wird bei UFC 200 auf Mark Hunt treffen. Das wurde am Samstag bei UFC 199 bekannt gegeben in einer, ich sag mal, WWE-esken Promo. In einer WWE, ja, sehr an der WWE erinnernden Videopromo. Ich brauche diese Promo, glaube ich, jetzt nicht nochmal erklären. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann geht mal auf ufc.com und guckt sie euch da an. Ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ganz am Schluss wird dann enthüllt, dass Brock Lesnar zurückkehren wird in den Octagon. Das Ganze ist, wie es momentan aussieht, eine einmalige Sache. Ja, das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil es kann natürlich jetzt sein, dass wenn Brock da wieder Blut leckt, dass er dann vielleicht sagt, ich mache noch einen Kampf oder so. Mal sehen. Die Frage ist natürlich, wie stehe ich zu dieser doch überraschenden Ankündigungen von letzten Samstag. Also prinzipiell kann ich natürlich verstehen, dass die UFC versucht, mit Brock Lesnar so ein bisschen nochmal dem großen UFC 200 Event zusätzliche Pferdestärken zu geben. Bei Brock Lesnar stimmt das wahrscheinlich fast schon. Das sind halt dann die BS, die Brock-Stärken. Also das kann ich schon gut nachvollziehen, dass die UFC diese Chance nutzen wollte. Angeblich, so hat es Brock Lesnar jedenfalls erzählt, hat er ja Dana White kontaktiert und hat gesagt, hey, ich würde gerne nochmal in den Octagon steigen. Ich merke irgendwie, dass da was nicht vollendet ist. Also ich möchte der Welt nochmal beweisen, dass ich besser war als meine letzten beiden Kämpfe. Das war ja unter anderem die doch sehr, sehr heftige Niederlage gegen Alistair Overeem. Davor hatte den Titel an Cain Velasquez verloren. Also es war jetzt nicht unbedingt der Bilderbuchabschied von Brock Lesnar. Und dass die UFC sagt, ja Mensch, das ist eine Möglichkeit, UFC 200 nochmal richtig fett zu hypen. Wir müssen Brock Lesnar eigentlich mit auf die Karte nehmen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem, weil die UFC, glaube ich, auch so ein bisschen Conor McGregor nochmal aufzeigen möchte. Du bist nicht die Show. Die UFC ist die Show. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, das wir bestimmt dann ab Juli auch bei MMA Radio das ein oder andere Mal vertiefen werden. Das kann man aber trotzdem nochmal ganz kurz mit aufgreifen. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass die UFC vielleicht auch so ein bisschen Angst ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen ja mit dem Gedanken gespielt hat, hey, was passiert eigentlich, wenn UFC 202, da kämpft Conor McGregor erneut gegen Nate Diaz, mehr Pay-Per-View-Buys generiert als UFC 200? Wäre das dann nicht eigentlich für Conor McGregor sozusagen das letzte i-Tüpfelchen, dass er in, weiß ich nicht, anstehenden Vertragsverhandlungen dann nochmal der UFC irgendwie das unter die Nase reiben könnte, dass er eigentlich derjenige ist, der ja die Pay-Per-Views verkauft und nicht die UFC an sich. Das ist ja das eben, was ich meinte. Die UFC möchte Conor McGregor einfach klar machen, dass er nicht derjenige ist, der hier die Shots called, sondern die UFC ist die Organisation. Und ähnlich wie bei der WWE glaube ich schon, dass das in der UFC die Denkweise herrscht, nichts ist größer als die UFC. Ja, also es ist anders als im Boxen. Da dreht sich dann alles um einen Boxer. In Deutschland Klitschko, in den USA in den letzten Jahren Floyd Mayweather. Und die Organisation steht eigentlich im Hintergrund. Aber die UFC ähnelt ja in ihrer Struktur eher der WWE als einer Boxing-Organisation. Auch wenn ich jetzt hier nicht damit unterstellen möchte, dass die UFC ein reines Entertainment-Produkt ist, aber natürlich auch ein Entertainment-Produkt, genauso wie jede Boxveranstaltung, das ist natürlich auch klar. So, jetzt trifft der gute Brock Lesnar natürlich auf Mark Hunt. Zu Recht ist Mark Hunt bei den Buchmachern direkt als Favorit gestartet. Brock Lesnar ist der Underdog. Brock hat ewig nicht mehr gekämpft. Das kann nicht anders sein. Das muss man einfach mit berücksichtigen, wenn man die ersten Wettquoten raushaut. Aus meiner Sicht ist Mark Hunt auch nicht, sag ich mal, der leichteste Gegner für einen zurückkehrenden Brock Lesnar. Jetzt habe ich natürlich schon alles Mögliche gehört. Ja, Mensch, der Brock hat überhaupt keine Chance gegen Mark Hunt. Mark Hunt hat eine gute Takedown-Defense und Knockout-Power. Das ist das Schlimmste, was es gibt für Brock Lesnar und Pipapo. Ja, mag sein. Aber ich sehe es dann noch ein bisschen differenzierter. Also, bevor ich jetzt weiterrede, nochmal von mir auch klipp und klar. Mark Hunt ist für mich der Favorit. Aber das ist für mich kein Mismatch. Also, wenn man so die Foren in den letzten Tagen durchforstet hat, dann konnte man den Eindruck gewinnen, dass viele davon ausgehen, das wäre fast schon vielleicht ein Exempel, dass die UFC nochmal einen Brock Lesnar statuieren möchte. Also da waren wirklich wilde Kommentare zu lesen von Mismatch, dann wie gesagt unfaire Kampfpaarung und dass die UFC hier eine große Chance verpassen würde, dass sie ihn nicht gegen Fedor Emelianenko stellen. Also das ist ja so ein Matchup, Brock Lesnar gegen Fedor, auf das die MMA-Welt seit Jahren wartet, und noch nie wäre man ja so nah dran gewesen, weil Fedor wird jetzt nächstes Wochenende zum ersten Mal auf dem UFC Fight Pass kämpfen. Zwar nicht für die UFC, sondern für eine andere Organisation. Also viel, viel Pipapo. Die UFC würde da viel falsch machen mit Mark Hunt. Ich sehe es nicht unbedingt so. Mark Hunt ist, glaube ich, ein attraktiver Gegner für Brock Lesnar, weil er besiegbar ist. Warum, das sage ich jetzt gleich. Und weil er auch so vom Namen her eine gewisse Drawing Power hat. Mark Hunt kennt einfach jeder, der sich mit MMA beschäftigt. Und das ist jetzt kein, nichts gegen Ben Roffel, aber das ist jetzt kein Ben Roffel oder kein Sean Jordan oder so, wo du dann erstmal nachgoogeln musst, wie verlief nochmal seine Karriere. Also das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. So, also wie gesagt, ich bin der Meinung, Mark Hunt hat gute Karten, diesen Kampf zu gewinnen, aber ich glaube auch, dass Brock Lesnar die Möglichkeit hat, diesen Kampf zu gewinnen. Ganz einfach, weil Brock Lesnar ein wahnsinnig gutes Wrestling hat. Natürlich hat Mark Hunt eine gute Takedown-Defense, das wissen wir, aber Mark Hunt tut sich in diesen typischen Scrambles schwer. Das heißt, wenn Brock an ihm dranhängt, das muss nicht unbedingt dann gleich ein Takedown sein, aber wenn Brock einfach mit ihm im Clinch ist und Takedowns versucht und mit seiner Power, bin ich mir fast sicher, dass Brock Lesnar auch so einen Takedown gegen Mark Hunt zustande bringen wird. Und dann glaube ich, dass Brock Lesnar Mark Hunt einfach kaputt schlägt auf dem Boden. Also mit Ground and Pound einfach dann wirklich fertig machen kann. Also ich muss mich da selber manchmal so ein bisschen wieder einkriegen, ja, weil ich muss ja eigentlich in zwei Rollen switchen, weil meine erste Intuition ist schon zu sagen, Mark Hunt knockt Brock Lesnar aus. Das ist mein erstes Gefühl, wenn ich über diesen Kampf nachdenke. Das ist wirklich instant da, ja, Lesnar wird ausgenockt von Mark Hunt. Und wenn ich dann halt darüber nachdenke, merke ich, wie ich mir selber dann so die Situation erkläre und sage, ja, aber Brock wird dann an Mark Hunt dranhängen und so weiter, Kondition, und wird ihn zu Boden irgendwie ruppen, muss man fast schon sagen, bei Brock Lesnar, und ihn dann da finishen. Und dann steigere ich mich da so ein bisschen wieder rein. Aber was ich an mir selber da schon beobachte, wie viel Bock ich eigentlich auf diesen Kampf habe. Also das ist merkwürdig. Also normalerweise würde ich das Ganze jetzt als in Anführungsstrichen Freakshow abtun, weil Brock Lesnar halt für so ein einmaliges Ding zurückkehrt. Ich glaube, dass die UFC da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Anruf getätigt hat im Vorfeld, auch wenn Brock ja, wie gesagt, behauptet, er hätte Dana angerufen. Ich glaube schon, dass die UFC nichts dagegen hätte oder gehabt hat, dass Brock Lesnar mit dem Gedanken spielt, zurückzukehren, und dass UFC 200 zufälligerweise irgendwie in den Terminkalender von Brock Lesnar passen könnte. Also ich glaube schon, dass die UFC, wie gesagt, das da so ein bisschen mit arrangiert hat. Zunächst, als das bekannt gegeben wurde, um das nochmal kurz einzuleiten, also meine Erklärung, warum ich so ein bisschen gehypt bin, habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, gegen wen Brock Lesnar kämpfen kann. Und es gab drei Namen, die mir eigentlich in den Kopf gekommen sind. Zum einen natürlich Fedor Emelianenko, weil er halt wieder da ist, wieder aktiv ist Und ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie seine vertragliche Situation aussieht mit den diversen Kampforganisationen, aber da habe ich mir schon so gedacht, es ist UFC 200, die UFC wird da einiges an Kohle auf den Tisch packen und das macht vieles möglich. Der zweite, der mir einfiel, war dann Frank Mir. Dann ist mir aber sofort wieder eingefallen, ach, der ist ja für 2 Jahre gesperrt. Und dann kam ich wirklich auf Mark Hunt. Da habe ich mir wirklich so gedacht, ey, Mark Hunt gegen Brock Lesnar, das wäre doch auch mal, das wäre eigentlich so ein typischer K1-Kampf, den man früher auf Eurosport geguckt hätte. Und ich bin wirklich froh, dass es zu diesem Kampf kommt, weil beide, glaube ich, auf einem ähnlichen Level sind. Es ist schwierig zu sagen, weil man halt nicht genau weiß, wie gut Brock Lesnar aktuell ist. Bei Mark Hunt, muss man sagen, hat er diese gute Phase gehabt vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, als er ja sogar um den Interims-Heavyweight-Titel gegen Fabricio Werdum gekämpft hat und den sogar fast gewonnen hat. Also er hat ja Werdum schon angenockt gehabt, also das darf man auch nicht vergessen. Danach hat er so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Am drastischsten war das natürlich im Kampf gegen Stipe Miocic. Und ja, aber auf so einem Level wie ein Lesnar, wie ein Frank Mir, kann, glaube ich, Mark Hunt noch mithalten. Vielleicht auch so Arlovski-mäßig. Also das ist so die Clique, sage ich mal, die, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau sich tummelt. Und deswegen macht der Kampf für mich per se erstmal Sinn. Also das wirkt nicht so absurd wie dieser CM Punk-Mickey Gall-Kampf. Ja, also wo ich wirklich überhaupt nicht verstehe, wie eine professionelle Organisation, die sich als die Elite in ihrer Sportart bezeichnet, so einen Kampf ansetzen kann. Ja, das ist, ich habe da jetzt schon schöne Vergleiche gehört. Das ist wirklich so, wie wenn, ich weiß nicht, jetzt Boris Becker sich entscheiden würde, er würde gern Fußballprofi werden und würde das nächste Champions League Finale plötzlich für Mannschaft XY mitspielen. Also das ist so für mich schon ein ähnliches Niveau, dass CM Punk da plötzlich in der UFC auftaucht und aus dem Nichts zum MMA-Kämpfer wird. Das ist für mich zu absurd. Brock Lesnar war früher UFC-Champion, mehrfacher Wrestling-Champion gewesen. Absoluter Top-Athlet, der ohne nur wirklich irgendwelche Zweifel bei mir zu haben, da definitiv auch auf so eine Card gehört, auf UFC 200, wenn die Möglichkeit besteht. Gar keine Frage. Also das finde ich super. Ja, das ist eigentlich so meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ich freue mich auf diesen einen Kampf, ich freue mich auf das Spektakel drumherum. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr Details in den nächsten Wochen mitbekommen, wie genau der Deal zustande kam, was für ja Deals da noch mit dranhängen. Man hört ja jetzt aktuell, dass die WWE so als Gegendeal sich er hofft, dass Ronda Rousey bei der nächsten WrestleMania ein Match bestreitet. Könnt ihr mir vorstellen, dass Dana White gedacht hat, ja, Ronda wird vielleicht eh noch eine Weile eine Auszeit brauchen. Wer weiß, ob sie überhaupt wieder kämpft und warum nicht diesen Deal eingehen? Also Ronda bringt uns vielleicht jetzt nicht mehr so viel, weil sie unter Umständen nicht mehr kämpfen möchte. Und dann wäre es vielleicht für die UFC sogar der bessere Deal zu sagen, wir nehmen Lesnar und geben dafür einmal Ronda Rousey für WrestleMania, ich weiß nicht, was das ist, nächstes Jahr dann 33, 34, geben wir sie dann ab. Kann mir schon vorstellen, dass man auf so einen Deal sich irgendwie einigen könnte, denn es ist natürlich schon bemerkenswert, dass die WWE dem Ganzen zustimmt. Da erinnere ich noch an ganz andere Zeiten, als CM Punk zum Beispiel Jay Sun in einen Tag vorm Royal Rumble, schießt mich tot, 2012, ich weiß es nicht mehr, ja, wie gesagt, J.R. Sonnen zum Octagon begleiten wollte und die WWE das verboten hat und man danach auch immer wieder hörte, dass Vince McMahon ein extremes Problem damit hat, wenn seine WWE-Superstars ja mit der UFC so anbandeln. Das würde ihm überhaupt nicht gefallen. Und sowas jetzt zuzustimmen und auch einem Konkurrenten, ja, einem Pay-Per-View-Konkurrenten, also ja gut, die WWE ist jetzt nicht mehr so sehr im Pay-Per-View-Business mit ihrem Network, aber ich denke mal, die Fans überschneiden sich da schon so ein bisschen. Also ich würde schon die WWE und die UFC als Konkurrenten bezeichnen. Dem größten Draw für die wahrscheinlich wichtigste Veranstaltung der UFC zu überlassen, das ist schon ein extremer Gesinnungswandel bei der WWE. Also das muss man schon auch nochmal mit anmerken. Aber prinzipiell, ich habe kein Problem damit. Also ich find's interessant. Ich glaube auch, dass Brock Lesnar wieder top vorbereitet sein wird. Der wird sich wieder ein paar gute Trainer holen und wird ein Trainingscamp abliefern, das mit Sicherheit nicht das Schlechteste sein wird. Und ja, dann muss man natürlich mal abwarten. Das ist die UFC. Wir haben es jetzt wieder am Samstag gesehen im Kampf Rockhold gegen Bisping. Keiner weiß irgendwas. Also jeder setzt sich davor hin und schlüsselt oder versucht, die diversen Kämpfer zu entschlüsseln und seine professionelle Meinung abzugeben. Und dann wird diese Veranstaltung, ich sage jetzt mal, angeläutet und alles steht auf dem Kopf letzten Endes. Ja, also ich kenne niemanden, der die Niederlage von Luke Rockhold in dieser Art vorhergesagt hat. Also das ist einfach MMA, das ist einfach die UFC. Man weiß einfach im Vorfeld nicht, was passiert. Alles ist möglich und das genau macht auch diesen Kampf zwischen Brock Lesnar und Mark Hunt so interessant. Plus die Komponente, dass Mark Hunt wirklich zuschlägt wie ein Pferd und Brock Lesnar Power hat wie ein Pferd. Also das ist einfach, das ist wirklich wie wenn sich zwei 900 PS Autos aufeinander zurasen. Das ist einfach wirklich für mich ein Spektakel für sich, ja, aber das war's dann auch. Das passt perfekt zu UFC 200, weil das halt so dieses übergroße Event ist. Finde ich deswegen völlig in Ordnung. So, dann gab's ja noch einen Vorfall rund um Ariel Helwani. Die meisten werden es bestimmt mitbekommen haben. Wenn nicht, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Es war so, dass wie von mir vorhin schon gesagt, bei UFC 199 bekannt gegeben wurde, dass Brock Lesnar zu UFC 200 zurückkehren wird und da in den Oktagon steigen wird. Und das war so das ganz große Ding für die UFC. Also das wurde extrem geheim gehalten, nur wenige Leute wussten davon. Aber einem ist es gelungen, das Ganze noch bevor die Promo über den Äther ging, zu leaken. Und zwar dem guten Ariel Helwani. Der hat zuvor schon den Main Event für UFC 202 geleakt, auch am selben Abend oder in derselben Nacht. Um die Story kurz zu halten, er wurde aufgrund dessen von der UFC gebeten, nicht nur die Halle zu verlassen, sondern auch seine Akkreditierung abzugeben. Und Dana White hat ihm persönlich gesagt, dass er lebenslang für alle UFC-Events gesperrt ist. Aufgrund, wie gesagt, dessen, dass er diese große Nachricht von Brock Lesners Rückkehr geleakt hat. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Dana White dann das... Also alles, was ich jetzt erzähle, weiß ich halt nur, weil Ariel Helwani darüber gesprochen hat. Deswegen, man muss das natürlich dann immer so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, weil wir Dana Whites Meinung zu dem ganzen Thema noch nicht öffentlich gehört haben und auch da nur über drei Ecken Dinge an die Öffentlichkeit so langsam rankommen, die dann vielleicht auch nochmal ein anderes Bild auf Ariel Helwani werfen. Aber wie gesagt, das ist die Variante von Ariel Helwani. Dana hat gemeint, du berichtest zu negativ über die UFC und sowas wollen wir ja nicht haben und deswegen ist jetzt Feierabend. Ich entziehe dir deine Akkreditierung. Nicht nur ihm wurde diese entzogen, sondern auch Esther Lynn, eine sehr, sehr gute Ringside-Fotografin, nicht nur für MMA und UFC, sondern vor allem auch fürs Boxen, für ihre großartigen Bilder bekannt und ich liebe wirklich auch ihre Bilder. Also es ist wirklich... Das ist wirklich pure Kunst. Das sind nicht nur einfach Bilder von irgendwelchen Kämpfern oder von irgendwelchen Kämpfen. Das ist pure Kunst. Das kann man sich immer angucken. Ariel Helwanis Videotyp wurde auch gebeten, das Gebäude zu verlassen. So, jetzt hat Ariel Helwani am Montag in seiner MMA-Hour ein sehr gefühlsduseliges Video veröffentlicht. Da berichtet er über den ganzen Vorfall und gibt dann auch Preis, das, was viele schon vermutet haben, dass er während seiner UFC-Fox-Tätigkeit, also als er als, ich sag mal, Moderator für die Weigh-ins, für die Post-Fight-Shows und auch für UFC Tonight hergehalten hat, von der UFC dafür bezahlt wurde. So, das hat er alles erzählt, hat praktisch einfach mal die Titten auf den Tisch gepackt, musste dann auch noch weinen, das ist alles in einer gewissen Weise nachvollziehbar. Und einen Tag später hat die UFC sich mit Ariel Helwanis Hauptarbeitgeber SB Nation, das ist so ein Blog-Netzwerk, geeinigt, dass Ariel Helwani und auch die anderen beiden in Zukunft wieder eine Akkreditierung bekommen für UFC-Events. So, das ist mal so grob zusammengefasst, was da passiert ist. Das Ganze geht viel tiefer und geht auch angeblich noch viel weiter in die Vergangenheit zurück, aber das ist mal so das Hauptding, um was es eigentlich am Samstag ging. Oder die letzten Tage. Und meine Meinung dazu ist, also ich habe mir viele Sachen dazu durchgelesen, ich habe viele Podcasts dazu gehört und ich habe nicht einmal gehört von egal wem, es waren wirklich sehr unterschiedliche Typen dabei, dass Ariel Helwani irgendwie ein Arschloch sei oder so. Ja, also Denn das ist immer mein Eindruck von ihm, da bin ich auch ganz ehrlich. Immer wenn ich den Typen sehe, habe ich immer das Gefühl, dass der so eine hinterfotzige Sau ist. Also jedes Interview von ihm, denke ich so, der schleimt sich bei jedem ein. Wirklich so richtig offensichtliches Einschleim, Honig um den Mund schmieren und versucht dann mit geschicktem Fragen immer wieder Themen anzukitzeln oder ja, so die rauszukitzeln, über die vermutlich der Gesprächspartner gar nicht sprechen will. Ja, das unterstelle ich natürlich der ganzen Situation. Jetzt ist es einfach nur mein Gefühl, wenn ich Errol Hirvani sehe und seine Interviews, dann ist das mein Gefühl. Weil er macht das deswegen, weil er nicht den Arsch in der Hose hat. Oder, na, muss ich auch wieder zurücknehmen. Ich sage nicht, er hat nicht den Arsch in der Hose, sondern er fragt sie halt nicht direkt, weil er wahrscheinlich weiß, wenn er sie direkt drauf anspricht, kriegt er keine Antwort. So, deswegen versucht das immer so von hinten durch die Brust. Das ist auch der Grund, warum Dana White ja immer mal wieder so Anspielungen macht bei verschiedenen Pressekonferenzen, wenn Ariel wieder eine Frage stellt. Das kommt einem dann schon manchmal so vor, als ob er immer wieder so ein bisschen alle outsmarten möchte. So, das ist so mein Eindruck gewesen von Ariel Helwani. Von dem, was ich so mitbekomme, habe ihn nicht sonderlich gemocht, ja, aber als ich regelmäßig MMA Radio gemacht habe, vor allem die News, ist das natürlich Pflichtprogramm. Also du kannst keine Woche ohne die MMA Hour auskommen, weil da werden halt mit die meisten Kämpfer interviewt und meistens dann auch Kämpfer, die aktuell gerade in den Medien aus irgendwelchen Gründen halt für Furore sorgen, und dann musst du dir das anhören. Und ja, so. Aber um darauf wieder zurückzukommen, jetzt als darüber gesprochen wurde bei vielen anderen Podcasts und auch als darüber geschrieben wurde auf diversen Blogs, hat nicht einer, der Ariel persönlich kennengelernt hat, davon gesprochen, dass das irgendwie ein Arsch wäre oder so. Ja, also das ist mir nicht einmal untergekommen, deswegen muss ich hier vermutlich meine Meinung revidieren und einfach anerkennen, dass es Menschen gibt, die wahnsinnig sympathisch sein können und trotzdem gute Journalisten. Denn so manchmal hat man das Gefühl, das geht irgendwie nicht mit, also das passt nicht zusammen. Also ich finde schon bemerkenswert, dass die UFC ausrechnet so eine Aktion bei Errol Hirvani macht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn jetzt irgendein anderer Journalist davon betroffen wäre, dass der Aufschrei nicht so groß gewesen wäre. Und wenn Hirvani sich bei der MMA oder nicht hingesetzt hätte und da einen sterbenden Schwan gemacht hätte, glaube ich auch, dass die UFC vielleicht nicht ganz so schnell wieder ja diesen Bann gelöst hätte von Errol Hirvani. Also ja, diese ganze Situation lässt mich so ein bisschen verwundert zurück, aber vielleicht kann ich auch noch was anderes erzählen. Als ich MMA Radio regelmäßig mit Chris gemacht habe und auch bei der UFC im Presseverteiler war, hat man schon auch gemerkt, dass du, glaube ich, eine gewisse Art und Weise an den Tag legen musst, um an die, in Anführungsstrichen, großen Kämpfer heranzukommen, denn für so einen Mini-Podcast wie MMA Radio bleiben halt Kämpfer übrig, die ich echt nachgoogeln muss, obwohl ich jede UFC-Veranstaltung gucke. Und ich glaube, wenn du in so Sphären schwebst wie Helwani mit seiner MMA-Hour, das geht nicht einfach nur durch Willen und durch wahnsinnig gutes journalistisches Geschick oder so. Ich glaube, dass du da schon den einen oder anderen Move noch mehr mit an den Tag legen musst, um an die ganz Großen ranzukommen. Also das, weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Eigentlich sollte es darum gehen, um den Bann von der UFC. Aber das ist ein Thema, über das ich mir häufig schon Gedanken gemacht habe, weil wenn du jetzt so guckst, die deutsche große Fachzeitschrift Ground and Pound kann jetzt nun, die haben schon ab und zu große UFC-Stars, gar keine Frage, aber die haben halt nicht so eine hohe Schlagfrequenz wie eben MMA Hour oder auch MMA Junkie oder so. Oder ich sag jetzt mal eher wie MMA Fighting und MMA Junkie. Ja, da sollte man ja auch denken, okay, die sind sehr wichtig für den deutschen Markt als Pressepartner Ground and Pound. Und selbst die bekommen nicht die ganz großen Namen. Und vielleicht ist es auch noch so ein bisschen ein Grund dafür, dass ich denke, okay, diese Outlets und diese Pressevertreter, die werden schon faustdick hinter den Ohren haben, sonst würden sie nicht in diesen Sphären, wie gesagt, schweben, in denen sie schweben. So. Jetzt habe ich mich in irgendwas verrannt und finde nicht mehr so richtig zurück auf meine Spur, habe ich das Gefühl. Da ist es dann immer gut, noch einen Partner zu haben, mit dem man spricht. Ich trinke jetzt erstmal einfach einen Schluck. So, genau. Ich habe noch eine Geschichte gehört zu dem Thema. Die fand ich ganz interessant. Und zwar hat Helwani die in seiner MMA-Hour nur angerissen. Da ging es darum, dass es wohl auch mal zu Handgreiflichkeiten seitens der UFC in Richtung Ariel Helwani kam und man hat natürlich dann sofort erschreckt aufgehört, als er so sagte, ja, es wurde auch mal handgreiflich. Ich habe jetzt mitbekommen, wie der Vorfall war, von dem er da nicht so richtig gesprochen hat. Und das kann vielleicht auch nochmal so ein bisschen verdeutlichen, was für ein Typ Helwani ist. Es war wohl so, dass vor einiger Zeit Helwani, wann war das, 2012 oder 2011, Backstage war. Chuck Liddell war auch Backstage und Helwani wollte von ihm die ganze Zeit wissen, ob er gegen Jon Jones kämpfen würde. Und Chuck hat ihm halt mehrfach klar gemacht, ey, komm, ich habe gerade keinen Bock über sowas zu reden, das ist auch eine blödsinnige Frage, ich bin retired und so. Und wieso soll ich da auf die Frage antworten? Und Helwani hat nicht locker gelassen und Danas Bodyguard war mit in der Nähe und hat dann auch schon immer mal wieder gesagt, ey, lass gut sein, der möchte nicht darüber reden, lass einfach gut sein. Und Helwani muss wie so ein Terrier an Chuck Liddells Bein gehangen haben und einfach nicht locker gelassen haben. Und dann hat Dana Whites Bodyguard angeblich den guten Helwani am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt. Und also das ist die Geschichte, die er nicht erzählen wollte. Jetzt kann man natürlich definitiv sagen, also das geht halt nicht. Du kannst jetzt hier nicht einen Journalisten angreifen, nur weil der unliebsame Fragen stellt. Also kannst du auch sagen, hier verpiss dich hier aus dem Backstage-Bereich oder wo auch immer das war. Du kannst ihm die Akkreditierung entziehen, aber du kannst ihn halt nicht angreifen. Das geht gar nicht. Das stimmt schon. Andererseits finde ich halt, dass man das vielleicht dann in dem Moment auch als Journalist akzeptieren muss, wenn Chuck Liddell sagt, ich habe keinen Bock darüber zu sprechen. Dann lass ihn halt in Ruhe. Also das ist das, was ich meine. Das ist mit Sicherheit, oder Helwani ist mit Sicherheit keiner, der, es ist kein Kind von Traurigkeit, so möchte ich es mal sagen. Und es gibt ja auch das Gerücht von Joe Rogan, dass die UFC klipp und klar zu Helwani bei UFC 199 gesagt hat, Alter, wenn du diesen Tweet raushaust, wenn du verrätst, dass Brock Lesnar bei 200 kämpft, verliert hier jemand seinen Job. Und Helwani hat gesagt, okay, fuck it, und hat das Ding einfach trotzdem rausgehauen. Das ist, wie gesagt, auch nur ein Gerücht. Zum einen muss man natürlich sagen, okay, also warum soll Helwani das nicht machen, ja, wenn er diese Informationen hat als Journalist? Warum soll das also nicht raushauen? Deswegen kann ich schon verstehen, warum er gesagt hat, okay, ich hau den Tweet raus, egal was ist. Andererseits muss man sich natürlich jetzt im Nachhinein auch fragen, wer wurde denn bitteschön jetzt entlassen? Also es ging einfach nur der UFC darum, dass sie als erstes verkünden können, dass Brock Lesnar zurückkehrt. Das war für die UFC wichtig. Und für Helwani als Rampensau ist es halt wichtig, als erster diese Nachricht zu leaken. Und da prallen jetzt zwei Kräfte aufeinander. Der eine ist so ein bisschen das Gesicht des MMA-Journalismus und die anderen sind die UFC. Und wenn überhaupt, dann müssten sie vielleicht eher intern irgendwie mal gucken, wie kommt Helwani an diese Information. Ja, also es hieß, diese Info hatten nicht viele Leute. Also ist der Kreis derjenigen, die diese Information an Helwani getragen haben, ja relativ überschaubar. Und dann sollte die UFC halt einfach mal gucken, wer könnte da irgendwas geleakt haben. Also jetzt dem Reporter da einen Vorwurf zu machen, dass er versucht, so viele Informationen wie nur möglich herauszufinden und die dann natürlich auch unters Volk zu streuen, weil das macht halt dann seinen Fame letzten Endes aus. Also wenn er halt die Headlines ständig mit seinen News bestückt, ja, und wenn das die großen Dinger sind, die so rausfallen in einer MMA-Woche, dann ist er halt auch aus diesem Grund das Gesicht des MMA-Journalismus. Er hat die Interviews, die einfach die Leute interessieren. Jon Jones, Nate Diaz, jetzt die Geschichte mit UFC 200. Und natürlich geht das Ganze auch noch viel, viel länger zurück. Also er hat schon viel, viel größere und, oder nicht größere, aber viel, viel mehr Sachen gedroppt und rausgehauen, die einfach, ja, für Staunen gesorgt haben bei vielen MMA-Fans und auch Journalisten. Aber ja, wie gesagt, dass er darauf keine Rücksicht nimmt, kann ich schon nachvollziehen. Das muss man so sagen. Wenn er, wie er behauptet, sogar mehrere Quellen hat, die ihm dieses bestätigen, dass eben die UFC 200 mit Brock Lesnar einen absoluten Mega-Move gelandet hat, dann muss er es als Journalist raushauen. Ja, also der UFC steht das natürlich nicht so richtig zugute. Es ist ihr Recht, ja. Es ist die Veranstaltung der UFC und eine Akkreditierung ist kein Recht eines Journalisten, sondern das ist halt, das ist eigentlich eine Ehre, muss man sagen, wenn man als Journalist von der größten Organisation eingeladen wird und gebeten wird, über das Event vor Ort zu berichten. Also ich habe das natürlich, ich bin kein Ariel Helwani, schon klar. Aber trotzdem war das für mich eine Ehre, als die UFC auf MMA Radio zugekommen ist und gesagt hat, hey, wollt ihr eine Akkreditierung für Berlin? Also das war schon, finde ich schon, ist schon eine Ehre. Und natürlich kann das sein, dass das so ein bisschen dann abnimmt, wenn du da jedes Wochenende mit dabei bist und fast schon dazugehörst, ja, zu diesem ganzen Zirkus, kann ich mir schon vorstellen, dass man das so ein bisschen aus den Augen verliert. Ja. Und vor allem, wenn das Business so extrem von spektakulären News geprägt ist, wie vielleicht kein zweites. Also es ist ja wirklich so wichtig, immer irgendwie so den nächsten Oberhammer rauszuhauen in dieser MMA-Journalistenwelt. Ja, dass das natürlich dann vielleicht in den Hintergrund rückt, dass man insgesamt schon sehr privilegiert ist im Vergleich zu vielen anderen, die sich ja auch mit diesem Thema beschäftigen. Ja, tja, unterm Strich, wie gesagt, hat man das Gefühl, dass keiner so richtig gewonnen oder ja gewonnen hat. Eigentlich haben alle verloren. Helwani, finde ich, auch wenn viele Journalisten da natürlich jetzt sagen, ja, Helwani hat überhaupt nicht verloren, er hat der UFC die Grenzen aufgezeigt. Das ist natürlich schwierig. Hier berichten dann Journalisten über jemanden von ihnen, ja, also das ist, natürlich stehen sie hinter Helwani und natürlich verteidigen sie Helwanis Strategie und Art und Weise, News rauszuhauen. Und andererseits verstehe ich auch die UFC, die sagt, Leute, das kann ja nicht sein, dass der ja die Dinger rauskloppt jedes Mal. Wir geben uns so viel Mühe und dann kommt der Hampelmann und haut wieder irgendwelche News raus. Dann hat die UFC mir auch unterstellt, hey, die News, die du für UFC Tonight an Land gezogen hast, hast du 5 Minuten davor auf MMA Fighting gepostet, um praktisch MMA Fighting mehr Klicks zu geben. Und ja, das sind immer so, das ist eben das Problem, wenn du als Journalist, das muss man vielleicht auch noch sagen, wenn du als Journalist wie Ariel Helwani plötzlich von der UFC Geld erhältst, egal unter welchen Umständen, er hat das ja erklärt, ja, er hat eigentlich nur für Fox gearbeitet und die UFC hat aber gesagt, alle Mitarbeiter, die für die Post-Fight Show und Rayan Show und so arbeiten, werden von Zuffa bezahlt, sprich von der UFC. Und er hat das dann so erklärt, ja, aber als Journalist ist es echt schwierig, im Fernsehen einen Job zu kriegen, wenn du über die UFC, über MMA berichten möchtest. Und für ihn galt es halt abzuwägen, im Fernsehen präsent zu sein oder diesen Deal anzunehmen und oder diesen Deal nicht anzunehmen. Und für ihn war das mehr oder weniger so die einzige Möglichkeit, seinem großen Traum, der beste MMA-Journalist, das hat er wirklich gesagt, zu sein, näher zu kommen. Und deswegen hat er gesagt, okay, fuck it, ich mach das, ich lass mich von der UFC bezahlen. Und er hat dann auch gemeint, ihm war nie wohl dabei. Alles gut und schön, aber eigentlich ist das was, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Also für mich, und wenn ich jetzt so darüber rede, ist das eigentlich wirklich fast schon das Totschlagargument. Helwani hat Kohle angenommen von der UFC, er hat praktisch von der Organisation Geld bezogen, über die er berichten soll, auch kritisch berichten soll. Und das hat einfach ein Geschmäckle. Und wenn er wirklich so schlau ist, wie es manchmal rüberkommt, dann wird ihm das auch klar sein, dass das moralisch einfach nicht geht. Du kannst dich nicht von der UFC bezahlen lassen und gleichzeitig über die UFC berichten. Das funktioniert nicht. Also man stelle sich das mal vor, das würde herauskommen, dass Marcel Reif, ja, dem wird ja immer wieder diese Parteilichkeit unterstellt, dass er der größte Bayern-Fan der Welt sei und pipapo. Jetzt stellt euch mal vor, das würde rauskommen und er ist nur Kommentator. Er ist noch nicht mal Berichterstatter im Sinne von eines Ariel Helwanis. Stellt euch mal vor, das würde rauskommen, dass Marcel Reif von den Bayern sein Gehalt bezieht, das, also für die Tätigkeit bei Sky. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist wahrscheinlich ein Ehrenkodex eines Journalisten, dass er sich nicht von den Leuten bezahlen lässt, über die er berichten soll. Weil das sofort so ein bisschen so, das ist ja keine Korruption, aber das ist so ein bisschen, das ist, ja, also ich kann ihn dann halt nicht mehr bei allen Themen so richtig ernst nehmen. Und manchmal hat man das auch gemerkt, wenn man manchmal die MMA-Hour gehört hat und er nach einem sehr überschaubaren Event dann wieder gesagt hat, wie geil das alles war. Und du weißt ganz genau, Helwani ist kein Typ, der dem einer abgeht bei technisch hochwertigen Kämpfen. Helwani ist einfach, das ist so ein TNT, heißen die TNT? Ja, ich glaube schon, oder? TMZ heißen die TNT, wo ich schon wieder bin. Das ist so ein TMZ-Typ einfach, der einfach so ein bisschen den Dreck auch immer oben haben möchte. So, das so ein Typ ist das. Dem geht's nicht um, jedenfalls kommt mir das so vor, um einen hochwertigen Kampf. Den geht es eher darum, dass Nate Diaz oder Nick Diaz in dem Fall sich mit Lay Guidas Bruder bei UFC 199 Backstage geprügelt hat. Das ist das, was Helwani interessiert. Und ja, wie gesagt, wenn du dann in so einer Position bist und lässt dich von der Organisation bezahlen, über die du da berichten sollst, schwierig. Und das ist für mich dann jetzt, währenddem ich darüber spreche, glaube ich, auch das Totschlagargument. Und da muss ich Helwani auch hinterfragen. Ich meine, gut, der wurde ja jetzt entlassen von Fox vor einiger Zeit. Deswegen hat sich's erledigt. Aber, ja. So. Ging doch. 10 Minuten fast eingehalten. Nur 35. Aber gut. Am 1. Juli geht's los. MMA Radio. Also müsst ihr dabei sein. Es wird in der ersten Woche zu UFC 200 hin mehrere Sendungen geben. Peter ist mit dabei. Ich versuche gerade mehr und mehr Gäste mir mit an Land zu ziehen. Das kann ich ja auch noch erzählen. Ich habe mir überlegt, dass ich MMA-Radio in Zukunft so gestalte, dass ich immer mal wieder mit jemand anderen zusammensende, aber schon einen festen Pool an Gesprächspartnern habe. Also ich will nicht in jeder Sendung mit jemand ganz Fremden reden, sondern meine Traumvorstellung wäre wirklich mit so 5, 6, 7 Leuten immer wöchentlich im Wechsel zu sprechen. Und dann vielleicht, das wäre der Oberhammer, samstags vor UFC Pay-Per-Views so eine große Countdown-Show zu machen, ähnlich wie früher bei Non-PG, als ich über die WWE regelmäßig berichtet habe. Das wäre noch so ein bisschen mein Traum. News und sowas lasse ich, glaube ich, völlig weg. Habe ich mir auch noch überlegt, ob ich einen News-Podcast wieder machen soll zu MMA-UFC. Aber ich glaube, dass das dann zu viel werden würde. Für mich, für euch wahrscheinlich nicht. So, also bleibt da am Ball. MMA Radio ab 1.7. sind wir zurück und bis dann.